Zimmerbesichtigung. Übung 4a. Hören Sie. Was ist richtig und was ist falsch? Kreuzen Sie an. Herr Kordel, Frau Kordel, bitte hier entlang. So, hier ist ein Doppelzimmer. Mit Dusche? Mit Bad. Aber das Zimmer ist ruhig. Es geht nach hinten, nicht wahr? Ja, es geht nach hinten. Mit oder ohne Klimaanlage? Ohne Klimaanlage. Aber das Zimmer hat einen Balkon. Mit Aussicht aufs Meer? Nein, mit Blick auf die Berge. Wie schön. Wie schön. Übung 4b. Hören Sie und ergänzen Sie. Herr Kordel, Frau Kordel, bitte hier entlang. So, hier ist ein Doppelzimmer. Mit Dusche? Mit Bad. Aber das Zimmer ist ruhig. Es geht nach hinten, nicht wahr? Ja, es geht nach hinten. Mit oder ohne Klimaanlage? Ohne Klimaanlage. Aber das Zimmer hat einen Balkon. Mit Aussicht aufs Meer? Nein, mit Blick auf die Berge. Wie schön. Wie schön.